WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zur Freitagnacht-Ausgabe. Mensch, ging das schnell. Ging diese Woche schnell rum. Also Freitagnacht, freie Themennacht, wie immer. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Silvia. Silvia ist 33. Guten Morgen, Silvia. Guten Morgen, Domian. Weswegen hast du mich angerufen? Ja, ich habe dich angerufen. Ich habe ein Problem und zwar kann ich mit meinem Mann nicht schlafen. Ich habe keine Lust auf Sex. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind 2 Jahre verheiratet. Und wie lange kennt ihr euch schon? Wir sind 7 Jahre zusammen. Ah ja, das ist schon eine lange Zeit. Mhm. 2 Jahre verheiratet und seit wann ist das so, dass du keine Lust mehr auf Sex hast? Ja, so ungefähr seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Mhm. Boah. Ja. Das heißt, die ganze Zeit des Verheiratetseins hast du keine Lust. Ja, und darüber hinaus schon länger. Also es ist immer mal wieder auch natürlich Thema gewesen, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass mein Mann mir natürlich auch gesagt hat, er wünscht sich das sehr und es fehlt ihm, was ich auch total nachvollziehen kann. Und wie oft kommt es denn, wenn überhaupt, zum Sex? Ein oder zweimal im Jahr. Ein oder zweimal im Jahr? Ja. Und wie ist das dann für dich, wenn es dazu kommt? Schwierig. Ich setze mich in dem Sinn dann unter Druck, dass ich denke, jetzt bist du schon mal bereit, das zu tun. Und dann bin ich so vernagelt, sage ich mal, dass ich das im Grunde gar nicht genießen kann, auch den Kopf gar nicht ausschalten kann und einfach machen kann, sondern... Machst du es dann ihm zuliebe? Ja. An was denkst du dann, wenn ihr dann beieinander seid? Ich warte darauf, dass es schön wird, dass sich so dieses schöne Gefühl einstellt, wie was ich am Anfang hatte, aber es kommt irgendwie nicht und ich schäme mich. Mhm. Ist das schon so lange? Ja. Du hast wahrscheinlich schon 100.000 Varianten darüber nachgedacht. Ja. Was für eine Vermutung hast du, woran das liegt? Also, ich bin im Moment auf dem Standpunkt, ich brauche es vielleicht einfach nicht. Ich bin so ein Mensch, der keinen Sex zu zweit braucht. Ja, zu zweit sagst du. Das heißt, alleine mit dir hast du schon Sex. Ja. Das schon. Das bedeutet, da ist schon eine Sehnsucht, eine Energie, ein Bedürfnis ist da. Genau. Und ich träume zum Beispiel auch sehr, sehr häufig davon, dass ich mit meinem Mann schlafe. Und das fühlt sich dann im Traum auch immer alles so schön an. Und das ist so toll. Und damals, als es dann aufhörte, war das plötzlich oder ein schleichender Prozess? Schleichend. Ist in dieser Zeit, während dieser schleichende Prozess ablief, irgendwas zwischen euch geschehen oder in deinem Leben? Ja, also eigentlich schon. Ich hatte so eine Art Nervenzusammenbruch. Mhm. Wie kam das? Ich sag mal, mir sind viele Dinge einfach über den Kopf gewachsen und irgendwann kam halt der Punkt, wo mir die Sicherungen sozusagen durchgeknallt sind und dann brauchte ich mal für eine gewisse Zeit Hilfe. Ja, das heißt, du warst bei einem Therapeuten oder in einer Klinik? Ja, genau. In einer Klinik? Ja. Ja. Wie lange warst du in einer Klinik? 4 Monate. Ah ja, mhm. Gehörte, du sagst, es wurde mir damals alles zu viel. Ja. Sag doch mal ein paar Stichworte, was dir zu viel wurde. Ach, das betrifft eigentlich sämtliche Lebensbereiche, die Arbeit, die Beziehung an sich, meine Vergangenheit. Mhm. Aber eben auch die Beziehung, wie du gerade sagst. Hast du die Beziehung damals schon, wenn du ganz ehrlich bist, in Frage gestellt? Nein. Nein. Nein. Stellst du die Beziehung heute in Frage? Nein. Das heißt, du liebst deinen Mann schon sehr. Ja. Aber du begehrst ihn nicht mehr. Ich hab das Gefühl, ich habe ein Problem mit mir und nicht mit meinem Mann. Naja, okay. Naja. Also er ist lieb und er macht und tut und er drängt mich ja auch nicht. Ne? Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass er mich jede Woche unter Druck setzt und sagt, so jetzt müssen wir aber, jetzt will ich aber und mach gefällig. Aber Silber, was glaubst du, wie viel Menschen nett, lieb, freundlich, total super sind, aber man ist auf diese Person nicht scharf. Und darum geht es ja in der Sexualität. Und warum man auf eine Person nicht oder nicht mehr scharf ist, ist ein Mysterium, das kann kaum jemand erklären. Ja. Entweder hat man es oder es ist irgendwann weg. Ja. Und wenn es weg ist, glaube ich, in der Regel ist das schwer wiederherzustellen. Manchmal gelingt es, aber selten. Du hast ja eine Sehnsucht nach Sexualität, so wie du es mir gerade beschrieben hast, zumindest mit dir selbst. Ja. Wenn du wiederum ganz ehrlich zu dir selbst bist, hast du eine Sehnsucht manchmal nach anderen Männern? Nee. Also du würdest nicht gerne mal mit einem anderen Mann nur mal so unverbindlich schlafen? Das könnte ich gar nicht. Weil du? Zum einen, weil ich meinen Mann betrügen würde, weil es mir schlecht ginge und weil mir der Sex das nicht wert ist. Wenn du alleine mit dir Sex hast, ja. Dann hat man ja auch jeder, bei Frauen ist es ein bisschen anders und weniger konkret als bei uns Jungs, aber man denkt ja an was. Ja. An was denkst du, während du mit dir alleine Sex hast? Das ist unterschiedlich. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, an bestimmte Geräusche, an eine bestimmte Art zu reden, an ihr Frauen seid schon so, wie ich mir hier einen abbreche. Ich kann es wirklich nicht beschreiben und wahrscheinlich ist das Problem, ich weiß gar nicht, was ich will oder was mir gefällt. Aber ach so. Ich weiß es wirklich nicht. Aber im Klartext, du denkst nicht währenddessen an deinen Mann. Mal ja, mal nein. Ach, dann denkst du mal schon an ihn. Ja. Könnte es vielleicht auch sein, dass du dir gar nicht dir eingestehen getraust, zu sagen, ich habe keine Leidenschaft mehr für meinen Mann, ich liebe den, aber ich habe keine Leidenschaft mehr für ihn, dass du dich das gar nicht traust, das zu sagen? Ich weiß es nicht. Also das Verwunderliche ist auch, das ist mir bis jetzt in jeder Beziehung so gegangen. Ab einem bestimmten Punkt oder nach einer gewissen Zeit ist es Verlangen nach Sex einfach. Was meinst du, wie viele Paaren es so geht? Dass nach einer gewissen Zeit ist, wenn sie sich ganz ehrlich sind, die Luft raus. Und dann wurstelt man irgendwie weiter oder versucht es zu biegen oder man trennt sich. Ja gut, dann muss ich es biegen. Dann muss es biegen, ja. Du sprichst ganz offen mit deinem Mann darüber, so habe ich es gerade verstanden. Oder nicht also, so ganz? Also wenn es mal wieder so einen gewissen Punkt gibt, wo wir dann auch wirklich mal so die Möglichkeit haben oder einfach dieser Zeitpunkt da ist, darüber zu sprechen, dann sprechen wir da auch drüber. Wie geht er denn damit um? Ich nehme mal an, der ist ungefähr in deinem Alter. Mhm. Das heißt, der hat Lust und Bock und er will Sachen machen und darf dann nur ein- oder zweimal im Jahr. Ja. Das ist ja für ihn wahrscheinlich der Horror. Wie geht er damit um? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn der jetzt fremdgehen würde, was wäre denn dann? Ich könnte es ihm nicht verdenken. Würdest du es ihm verzeihen? Ja. Mhm. Aber so offen hast du es ihm noch nie gesagt. Nein. Merkst du denn, dass diese fehlende Sexualität auch Spannung so in euer normales Leben bringt? Kann ich nicht einschätzen. Also das funktioniert so ganz gut? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Kinder habt. Das habe ich noch gar nicht gefragt. Nee, wir haben noch keine Kinder. Ja, ja. Geht ihr denn miteinander zärtlich und innig um? Ja, wobei mein Mann auch da hin und wieder mal sagt, dass da von mir zu wenig kommt. Das heißt, du hast ja gar keine Lust, ihn zu streicheln oder mit ihm zu kuscheln oder sowas? Nee, manchmal nicht. Manchmal kann ich körperliche Nähe einfach nicht ertragen. Mhm. Aber dann ist es auch egal, ob er das ist oder jemand anderes. Mhm. Ich bin dann so voll mit irgendwelchen Gedanken, mit irgendwelchen anderen Pillepalle-Sachen beschäftigt. Mhm. Und hat er mir auch schon mehrfach gesagt, mir fehlt das. Mir fehlt das auch einfach, dir nahe zu sein. Und ich verstehe das auch jedes Mal. Und jedes Mal, wenn er mich drauf aufmerksam macht, denke ich auch, oh nein, er hat recht. Mhm. Und das ist auch eigentlich gar nicht das, was ich will, weil ich bin an und für sich auch sehr liebebedürftig oder sehne mich nach Zuneigung und allem, was da so drum und dran hängt. Aber ich schaff's nicht. Ich glaube, Silvia, nach dem, was du mir erzählt hast, musst du dringend etwas tun, ja, um für dich Klarheit zu finden, warum das so ist, ob man das ändern kann, wie man das ändern kann. Denn ich glaube, du riskierst deine Ehe. Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt und wenn die Zuneigung noch so groß ist, wird dein Mann das nicht mehr aushalten. Ja. Dem fehlt die Sexualität, dem fehlt die Zärtlichkeit. Und er weiß gar nicht ganz genau, was los ist und woran das liegt. Ja. Deshalb rate ich dir dringend, etwas zu unternehmen. Dass du zu einem Therapeuten gehst oder zu einem Sexualtherapeuten. Auf jeden Fall auch alleine, vielleicht auch mal zu einer Paarberatung, damit da ein bisschen Bewegung in eure Beziehung reinkommt. Ja, also wir haben uns schon mal vorgenommen, uns mal so gewisse Termine zu setzen, wo wir uns ganz gezielt mal damit befassen wollen. Also jetzt nicht gleich unbedingt miteinander zu schlafen, sondern uns erstmal wieder anzunähern. Und darüber zu sprechen, meinst du? Nee, wirklich körperlich uns nahe zu sein. Ja, aber weißt du, wenn man da sich schon Termine setzen muss, ist das schon... Das ist nämlich das Problem, das hat nämlich auch gar nicht funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Nein. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das jetzt auch schon sehr lange irgendwie immer wieder verdrängst und verschiebst, das Thema, und er auch. Mhm. Weil das natürlich ein unangenehmes Thema ist und das stellt eure gesamte Ehe, eure gesamte Beziehung in Frage. Ja. Und daher geht man da nicht so gerne ran. Aber ich rate dir dringend, da ranzugehen, sonst erledigt sich der Fall von alleine. Ja. Meine Psychologin, die Magdalena, hat mitgehört. Mhm. Ich möchte, dass sie dir jetzt einige konkrete und gezielte Ratschläge gibt, wohin du und ihr euch wenden könntet. Ja. Tu etwas. Ja. Ich glaube, du kannst nur gewinnen. Ihr könnt nur gewinnen. Ja. So lässt du alles so laufen und wer weiß, was daraus würde. Ja. Ja? Okay. Silvia, viel Glück wünsche ich dir. Ja, und alles Gute. Und du legst auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Schön, mit dir zu sprechen. Dankeschön, Silvia. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800-220-5050. So erreicht ihr uns hier kostenlos live in Köln im Studio. Oder mailt uns bitte domian@wdr.de. So, hier ist Marco. Marco ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Marco. Morgen, Domian. Hallo, Marco. Weswegen hast du dich gemeldet hier? Ich hatte eine sehr interessante Phase vor 2 Jahren, als ich 16 war. Und ich hoffe einfach, dass ich dadurch vielleicht ein paar Leuten helfen kann, indem ich einfach meine Geschichte auch erzähle. Ja. Dass die vielleicht wieder Hoffnung schöpfen, weil ich hatte, als ich 16 war, starke Depressionen. Ja, ungewöhnlich, ne, für so einen jungen Kerl. Ja, ziemlich. Ja. Das war aus dem Elternhaus bedingt. Mhm. Und zwar war ich immer der Sündenbock im Haushalt. Ja. Egal, was passiert ist, mein Bruder kann eine Vase oder ein Glas runtergeschmissen haben, ich war schuld. Und der Hund hat mal wieder in die Wohnung gereiert, ich war schuld. Ich war generell an allem schuld. Mhm. Ich war der Jüngste. Auf den Kleinen kann man es immer schieben, ne? Immer auf die Kleinen. Was natürlich schlimm ist. Und das hat eine üble Wirkung auf die Psyche. Ja, und das Schlimme ist, die Eltern haben es nicht gemerkt, dass es bei mir Depressionen vorgerufen hat. Mhm. Das hat die gar nicht interessiert. Ja. Wie lange hattest du denn die Depressionen? Fragen wir anders. Wann glaubst du, haben die angefangen? In welchem Alter? Das kann ich ziemlich genau sagen, mit 14. Mit 14. Mhm. Also ich habe quasi 2 Jahre lang diese Depression in die geschoben. Mhm. Du kannst es Entschuldigung, du kannst es genau sagen. Woran kannst du es genau festmachen? Ganz einfach. Das war nämlich, es war an dem Tag, als meine Eltern mal aus einer Paarberatung kamen, weil die hatten auch mal zwischeneinander ein paar Probleme. Ja. Und da waren die so aufgewühlt, dass die einfach einen Sündenbock gebraucht haben. Ach du lieber Gott, und dann haben die das an dem Jungen ausgelassen, an dem 14-jährigen Jungen? Ja. Wie haben die das ausgelassen an dir? Anschreien, anböbeln, alles auf mich schieben. So, dann hast du irgendwann gemerkt, im jungen Alter von 15, 16 Jahren, ich habe Depressionen. Hast du das für dich auch so formuliert, ich habe Depressionen? Formuliert habe ich es nicht, aber ich habe es immer gedacht und gewusst. Ja, was hast du dann gemacht? Hat sich einfach darin geäußert, dass ich, klischeehaft, aber trotzdem, ich habe nachts wirklich mein Kissen vollgeheult und zum Teil mal 4 Stunden lang wieder trocken geprügelt, einfach weil ich mal ein bisschen Luft gebraucht habe quasi. Du hast dich geprügelt mit irgendwelchen anderen Leuten? Nee, mit dem Kissen. Ach so, verstehe. Okay. Erst habe ich es vollgeheult, dann wieder trocken geprügelt. Und das Schlafzimmer von meinen Eltern ist genau neben meinem Zimmer und ich gehe auch davon aus, dass sie es gehört haben, aber die haben nie nach mir geguckt. Mhm. So. Und das hat mich halt schon getroffen. Was hast du dann eigeninitiativ, so wie du es gerade am Anfang angedeutet hast, was hast du getan? Am Anfang habe ich versucht, noch mit meinen Eltern drüber zu reden, hat nicht geklappt. Was ja auch schon schlimm ist, dass die das als Warnsignal nicht ernst nehmen, wenn der Sohn. Das Schlimme war ja, ich war denen schlichtweg egal. Ja. Ich war nur noch ein Sündenbock, den man alles in die Schuhe schieben konnte und fertig. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, auch weil ich wegen den persönlichen Problemen nicht gerade die meisten Freunde hatte, hatte ich halt gesagt, nee, so geht's nicht weiter. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, wenn ich schon wenigstens so einen blöden Alltag habe, dass ich dann wenigstens noch einmal stilvoll mache. Und also das Ableben stilvoll gestalte. Ich wollte nicht so nur nach 15 tot machen. Ah, also Gedanken oder Vorhaben. Ja, ich habe das, aber den ersten Freitod habe ich wirklich schon relativ gut vorbereitet. Wie wolltest du dich umbringen? Das war das Kurioseste. Ich wollte mir wirklich eine Guillotine bauen. Eine Guillotine, du lieber Gott. Ich habe es sogar geschafft. Das heißt, du wolltest dich köpfen? Ja. Kurz und schmerzlos, zack. Wie kann man das denn selbst bauen, dass so ein Gerät dann auch funktionieren würde, wenn es dann eingesetzt sein sollte? Na, ich war schon immer ziemlich Technik- und Mechanik begabt. Und es gibt wirklich genug Bilder, Filme, Dokumentationen über die Guillotine an sich, wie sie aufgebaut ist, wie so die Funktionsweise ist. Ja. Und dann habe ich mich wirklich mal ein bisschen ans Zeichenbrett gesetzt und geguckt, wie kann ich sowas bauen. Das ist ja verrückt. Und dann hast du das bei euch im Keller gebaut oder wo? In der Scheune. In der Scheune. Und das haben deine Eltern, dein Vater nicht mitbekommen? Die sind ja nie da. Ja. Hast du das ganze Ding fertig gebaut? Ja, fertig. Bin immer wieder zum Baumarkt gegangen. Ich hatte relativ viel Taschengeld immerhin. Bin zum Baumarkt gegangen, habe die Materialien geholt, habe es mir in 3 Tagen zusammengezimmert. Ist das ja eine martialische Form des Tötens, so des Selbsttötens in deinem Fall. Warum wolltest du dir auf diese Art und Weise das Leben nehmen? Weil ich dann wenigstens das Gefühl hatte, wenigstens noch einmal was richtig fertig gebracht zu haben. Mhm. Und auf jeden Fall hatte ich dann versucht, die Guillotine zu bauen, habe es auch geschafft. Das Beil, auch dieses Fallbeil, das war einfach eine Metallplatte, die ich mir zurechtgeschliffen hatte. Hast du einen Test gemacht mit irgendeinem anderen Lebewesen, mit einem Huhn oder weiß ich was? Nee, das hätte ich machen sollen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich es einfach rumhaben wollte. Und dann lag ich wirklich mit dem Kopf in der Vorrichtung, in der Guillotine drin, hatte das Seil in der Hand, habe die Reißleine gezogen. Ich höre auf einmal einen Knack und ich lebe immer noch. Was ist passiert? Warum hat es geknackt und wo war das Fallbeil? Das Fallbeil war auf einmal im tragenden Stützbalken und hat den komplett zersplittert. Das heißt, das hat nicht richtig funktioniert? Nein, das war nämlich das Problem. Und zwar muss man die Seiten von den Führungen einwachsen, damit es halt runtergeht. Aber ich will jetzt keine Anleitung geben, nein, das war mein maßgeblicher Fehler. Gottes Willen nicht. Und zwar war das Holz an der einen Stelle rissig, auch angesplittert. Und das hat dir das Leben gerettet. Und dann ist das Wachs in das Holz rein, hat aber nicht mehr geschmiert. Dann hat er sich das Beil verkeilt und hat stattdessen den Pfosten gespalten. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, wenn es funktioniert hätte, wärst du tot. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Und du glaubst, das Ding war so stark, dass es dir wirklich den Kopf abgeschlagen hätte? Der Balken war 20 Zentimeter dick. Boah. Gott, was war denn das? Beschreib mal dieses Gefühl, diese Sekunden, wo du schon da lagst und kurz bevor du gezogen hast, wo dir eigentlich klar war, das sind meine letzten Lebenssekunden. Was war das für ein Gefühl? Zu dem Zeitpunkt in meiner damaligen Lage muss ich wirklich sagen, ich war erleichtert. Nach dem Motto, ich habe es gleich geschafft. Genau. Gleich ist all der Stress vorbei. Bald habe ich es rum. Hattest du keine Angst, dass irgendetwas vielleicht so schief gehen könnte, dass du dann schwer verletzt liegst? Naja, ich hatte das Ganze eine Woche vorgeplant, hatte alles durchgerechnet. Da war ich mir eigentlich zu 99,9% sicher, dass nichts passiert. So, jetzt ist Gott sei Dank nichts passiert. Das Ding hat sich verhakt und die Guillotine ist nicht auf deinen Kopf oder deinen Hals geschnellt. Was ist dann passiert danach? Na, das Erste, was ist mir dann durch den Kopf geschossen ist, ist Scheiße. Weil ich wollte es ja eigentlich rumhaben und auf einmal, unvorhergesehener Zwischenfall, Apparatur kaputt, unbrauchbar. Ja. Aber die ganze Guillotine hat es wirklich fast zerfetzt. Ja. Und dann hatte ich halt mal 2 Tage versucht, noch durchzustehen. Was heißt durchzustehen? Aber, also, damit zu leben mit meiner Situation. Ja. Und dann? Hab's nicht geschafft und dann hatte ich auf die andere gute alte Art und Weise mir einen Strick gebunden. Henkersknoten habe ich mir angelernt. Und dann wollte ich mich in unserer Scheune aufhängen. Einfach weil da der Boden relativ hoch ist. Da wir beide miteinander sprechen, hat auch dieses Gott sei Dank nicht geklappt. Was hat da nicht geklappt? Naja, der Haken, wo ich das halt durchgelegt hatte, das war so ein Bootstau, so ein kleines, festhinten, der war schon etwas älter anscheinend. Und als ich mich dann reingeworfen habe in diese Schlinge, habe ich zwar gemerkt, wie sich die Schlinge zuzieht, aber bevor ich richtig drin hing und es auch durch erhängnisvoller Genickbruch. Und bevor mein Genick gebrochen ist, ist vorher der Haken geplatzt. Also Gott, das Universum oder wer auch immer, wollte nicht, dass du stirbst. Irgendeiner wollte es nicht, ja. So. Dafür lag ich dann mit angebrochenen Beinen erstmal in der Scheune. Ach du je. Jetzt muss ja irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo bei dir der Schalter umgelegt wurde und du irgendwie was Lebenspositives gemacht hast. Was war das? Noch nicht ganz. Das erste war erstmal ein 5-wöchiger Krankenhausaufenthalt wegen den Beinen. Mhm. Da hatte ich viel Zeit drüber nachzudenken. Meine Eltern hatten zumindest den Anschein gemacht, als hätten sie es kapiert. Haben sie letztendlich nicht, habe ich gemerkt. Mhm. Und dann kam das so, ich kam raus und kam dann erstmal in die geschlossene psychiatrische Anstalt. Ja. Weil ich immer noch selbstmordgefährdet war, laut den Ärzten, was auch, wie sich später herausstellen sollte, sich bewahrheitet hat, aber ich lebe ja immer noch. Auf jeden Fall habe dann halt eben die Zeit in der Anstalt abgesessen, habe mir da versucht helfen zu lassen. Ja, ich habe wirklich versucht, mir helfen zu lassen. Mhm. Kam dann auch mit einem guten Gefühl raus und das Erste, was dann daheim passiert ist, ist nämlich gerade wieder die alte Situation gewesen. Ich kam heim und die Eltern haben erstmal gemeckert, was ich mir denn nur einfallen lasse. Ja, also es ging wieder so weiter wie vorher. Ja, aber der Sommer war ja. Aber es muss ja irgendwann dann erzählen, wir machen vielleicht so einen kleinen Schritt, Sprung in die Situation, wo du zur Selbsthilfe gegriffen hast, wo es besser wurde. Was ist geschehen? Anlass dafür war, dass ich nach eben erneuter Depression irgendwann in der Küche mit einem scharfen Messer am Hals schon da saß und kurz davor war reinzudrücken. Und dann hat an der Tür geklingelt und es war ein DHL-Postbote mit einem Päckchen von Amazon. Mhm. Und weil meine Großeltern, die wohnen gerade bei uns gegenüber, im Garten gearbeitet haben und das gesehen haben, wie ich da saß und sich schon ein paar Gedanken gemacht haben, kam ich eben wieder in eine andere Anstalt diesmal für die Psychiatrie. Mhm. da habe ich auch meine jetzige Freundin kennengelernt. Mhm. Die hatte ähnliche Probleme gehabt. Das heißt, die Freundin war der Schalter. Bedingt. Es war der erstmal richtige soziale Kontakt. Ja. Gibt es denn sonst noch irgendeinen Punkt, von dem du sagst, ja, das hat mir dann definitiv geholfen? Wie gesagt, dass ich eben mit meiner jetzigen Freundin wirklich offen reden konnte, weil sie hatte Ähnliches durchgemacht. Sie hatte sich zwar keine Guillotine gebaut, aber sie hat auch versucht, sich mit Pillen und so weiter umzubringen. Und auch sie kam dann in die gleiche Anstalt und wir haben wirklich mal über unsere Probleme geredet und sind dann zum Schluss gekommen, dass wir uns gegenseitig mal helfen können. Sehr gut. Das heißt, dir fehlte einfach ein guter Gesprächspartner. Ja. Und jetzt bist du 18 Jahre alt. Wie geht es dir seelisch heute? Seelisch geht es mir im Prinzip, nicht nur im Prinzip, mir geht es jetzt richtig gut. Meine Eltern haben jetzt nach dem letzten Mal mit dem Messer endlich gemerkt, dass es an ihnen liegen könnte. Mhm. Haben dann auch mal ein Gespräch mit einem Psychologen geführt. Ja. Die Probleme zwischen meinen Eltern sind jetzt auch wieder bereinigt und auch sehr gut. Geht es dadurch wieder besser, weil ich jetzt nicht mehr der Sündenbock für alles bin. Natürlich. Und du hast deine Freundin noch, wie du gerade gesagt hast. Ja, eben. Mit der verstehe ich mich heute immer noch gut. Die wohnt gerade im Nachbarort. Ja. Und Mensch, Marco, was für eine irre Geschichte. Die kannst du dein ganzes Leben erzählen. Ja, aber hallo. Wenn du mal ein uralter Mann bist, dass du dich mit einer Guillotine selbst hinrichten wolltest und das hat Gott sei Dank nicht geklappt. Ich freue mich sehr, dass es dir gut geht. Ja, ich mich auch. Manchmal kann man ja wirklich denken, es gibt irgendwelche Schicksalsfügungen, dass immer jemand gesagt hat, nee, Marco nicht, der bleibt mal schön hier. Ja, das habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, dass irgendeiner da oben mich mögen muss. Ja. Genau. Schön, dass du angerufen hast, hat mich sehr gefreut. Ja, gerne, mich auch. Wünsche dir alles Gute. Jeden und nie wieder Guillotine. Ich versuch's. Tschüss Marco, ciao. Jo, ciao. Tschüss. Das ist eine krasse Geschichte, was habe ich auch noch nie gehört. 1:27 Uhr, ihr Lieben. Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Bettelarm und steinreich. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sehr arm sind und wirklich den Cent umdrehen müssen und mit jedem Cent rechnen müssen. Und andererseits möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die sehr reich sind und die überhaupt nicht auf den Euro gucken. Ja, die vielleicht sogar Millionäre sind. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die so relativ schnell von dem einen Extrem ins andere kamen. Also eigentlich ganz arm waren und vielleicht durch einen Lottogewinn, durch eine Erbschaft oder durch irgendwas anderes sehr reich geworden sind. Oder andererseits mit Leuten, die schon richtig Fettkohle hatten und durch einen Schicksalsschlag, vielleicht durch eine Pleite oder was auch immer, plötzlich richtig arm geworden sind und eben all das Luxuriöse, was sie vorher hatten, dann nicht mehr hatten. Also bettelarm und steinreich, das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch per Mail anmelden, domian@wdr.de. Gerne dann auch anrufen nächste Woche vor der Sendung und während der Sendung. Bettelarm und steinreich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Felia 47. Guten Morgen. Oder Felia. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Felia. Ja, grüß dich. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt mal durchgekommen bin. Ich hatte schon ein paar Anläufe gemacht. Und zwar bei mir ist es so, ich habe seit ganz vielen Jahren, also eigentlich schon seit fast 25 Jahren, Bulimie. Oh. Und habe mich so eingerichtet in diesem Leben und so strukturiert, dass eigentlich irgendwie alles um diese Sucht herumkreist und ich eigentlich so gar nicht mein wirkliches Leben aufbauen kann. 25 Jahre. Ja. Wie oft erbrichst du am Tag? Es gibt auch mal Tage am Wochenende zum Beispiel, wo ich es manchmal schaffe, mal einen Tag auszulassen. Aber ansonsten einmal und immer abends. Oder auch zweimal abends dann halt. Bist du in diesen 25 Jahren nicht körperlich krank geworden? Doch, ich hatte sogar ein Non-Hodgkin-Lymphom, eine Krebserkrankung. Und man sieht da einen Zusammenhang zwischen der... Nicht unbedingt, aber nee. Es kann sein. Es ist nicht unbedingt so, also ich weiß es nicht. Wie sieht denn dein Mund aus, deine Zähne, dein Zahnfleisch? Ja, einigermaßen okay. Also ich sag immer, ich bin eigentlich so eine Edelbulimikerin. Also ich schaffe das irgendwie, das noch gepflegt hinzukriegen alles. Ja, also ich mache das dann so, dass ich genug meinen Mund ausspüle mit Wasser und dass ich darauf achte, mit Zähne putzen und wann ich das dann mache und irgendwie, und dass ich auch immer Pausen lasse, also der ganze Tag eigentlich, dass ich das nicht mache und immer abends, dann bricht das durch. Also den ganzen Tag über halte ich mich sozusagen zurück. Bist du berufstätig tagsüber? Nein. Achso, das heißt, du könntest das rein theoretisch tagsüber in deiner Wohnung auch machen, aber du hältst dich zurück. Ja, ich beziehungsweise da habe ich irgendwie mich in diese Struktur so jetzt eingelebt, schon seit Jahren, dass ich irgendwie auch immer lange ausschlafe und dann gemütlich meine Cappuccino zu mir nehme und dann gehe ich irgendwann so nachmittags mal los und einkaufen und dabei plane ich schon ganz genau, was ich einkaufe, damit ich dann halt abends nicht auf dem Trockenen sitze, weil ich ganz genau weiß, ich nehme mir zwar jeden Tag irgendwie den Wunsch, habe ich jetzt, lass es doch mal sein, lass es doch mal sein, und jedes Mal kann ich es nicht und ich kann es nicht und das macht mich manchmal so, so wenn, verzweifelt. Wenn du den Tag über nicht erbrichst, isst du denn am Tag relativ noch? Nein. Nein, also höchstens mal irgendwie einen schönen Multivitaminsaft oder irgendwie mal ein Obst oder mal einen Salat, also irgendwas, wo ich weiß, dass es gesund ist. Ja, wie ist dein Gewicht? Ja, also eigentlich relativ normal. Man sieht es mir, also ich finde, ich sehe es mir an. Ja. Das ist, und das habe ich vor einigen Jahren noch nicht so gesehen. Wer weiß von deiner bulimischen Erkrankung? Sehr, sehr wenige Menschen. Also auch mein Freund weiß es nicht. Lebst du mit deinem Freund in einer Wohnung? Nein. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Ein paar Monate. Ach so. Aber ich gehe mal davon aus, dass du in diesen 25 Jahren auch längere Beziehungen schon hattest. Ja, hatte ich auch. Wussten jeweils die Männer Bescheid? Teilweise. Und ich muss sagen, ich habe mir eigentlich immer erhofft davon, dass da irgendwas Positives bei rauskommt. Und es ist nie was Positives. Irgendwie letztendlich... Wie meinst du Positives? Ja, dass sie mich irgendwie... Erstens mal, dass sie da ein großes Verständnis für haben könnten und mich erstmal ganz so akzeptieren können, wie ich bin, also auch damit... Ja, was haben die denn gesagt? Wie haben die denn reagiert, als sie das rausgekriegt haben? Ja, irgendwie schon mit Zurückhaltung und irgendwie ein Stück weit auf Distanz gehen und so tun, als ob sie es verstehen wollten würden. Aber das war dann, letztendlich habe ich mich nicht wirklich verstanden gefühlt. Ist natürlich auch eine Form von Hilflosigkeit, dass da manch einer natürlich mit so einer fulminanten Erkrankung, die du so lange da schon hast, auch nicht umgehen kann. Dein jetziger Freund weiß das nicht. Nein. Wenn er bei dir zu Besuch ist abends, praktizierst du das denn auch, wenn er in der Wohnung ist? Nein. Also ich hatte zwar schon in Beziehung, dass es so war, dass ich es sogar heimlich gemacht habe und es sogar ging. Aber bei ihm richte ich mir vom Bewusstsein her so ein, dass ich ganz genau weiß, okay, an dem Tag ist der da oder an den beiden Tagen. Und das muss ich schaffen. Das muss ich irgendwie durchhalten. Und es gelingt mir dann sogar manchmal. Und es gelingt dir sogar, mit ihm dann ganz normal was zu Abend zu essen und es bei dir zu behalten. Ja, also ich achte dann schon drauf, dass ich da nicht zuschlage, sondern dass das eher in einem guten Maß ist, aber eher zu wenig als zu viel. Und irgendwie schaffe ich das in seinem Beisein, weil diese soziale Kontrolle, die wirkt dann so stark, dass ich das irgendwie dann schaffe. Aber sobald, ich denke auch manchmal schon, während er da ist, oh Gott, hoffentlich ist bald morgen oder übermorgen, dann kann ich wieder loslegen. Also irgendwie diese Energie, die auch damit verbunden ist, dieses, ja, dann will ich wieder reinhauen, dann will ich wieder loslegen und so. Das ist so stark, ich weiß gar nicht, wie ich das jemals in diesem Leben schaffen soll. Jetzt erschlägt mich natürlich diese Zahl 25, dass du das 25 Jahre so schon praktizierst. Wie oft hast du in diesen 25 Jahren versucht, davon wegzukommen? Ganz viel. ganz viel. Ich hatte mit therapeutischer Hilfe? Ja, auch mit Therapeuten. Ich hatte mehrere Therapien. Ich hatte sogar stationäre. Ich war 3-mal in Kliniken deswegen. Mhm. Und wie lange warst du mal, ich sag's mal so wie es ist, kotzfrei? Wie viele Tage oder Wochen? Also ich war einmal zwischendurch fast mal ein halbes Jahr frei. Oh, das ist viel. Das ist natürlich eine gute Leistung. Und da habe ich echt schon gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Und dann, wie aus dem Blauen heraus, ohne irgendwie größere Gründe oder so, plötzlich, zack, war das wieder da. Mhm. Und dann waren die Abstände erst lang und die wurden dann immer kürzer und dann war es wieder wie vorher. Bist du denn es ist ein paar Mal so gegangen. Einmal war ich 3 Monate frei und einmal war ich 2 Monate frei, aber so in dem Ding. Als du diese schwere Krebserkrankung bekommen hast, wurdest du da nicht wachgerüttelt, da es ja vielleicht doch einen Zusammenhang gibt? Ja, schon, aber es hat mir nicht wirklich den Push gegeben. Was könnte dir denn den Push geben? Das suche ich eigentlich mein Leben lang. Ich suche das fast jeden Tag, denke ich an dieses Thema. Mein Gott, wofür lohnt es sich für mich zu legen? Wofür will ich das aufgeben? Wofür? Bist du denn mit deinem Leben nicht sehr zufrieden? Ja, auch. Auch nicht so zufrieden. Woran liegt das hauptsächlich? Das liegt auch daran, dass ich keine gescheite Arbeit habe. Mhm. Und dass ich empfinde mich auch selber sehr oft als wirklich eingeschränkt in meiner Leistungsfähigkeit. Mhm. Und ich habe sogar jetzt gewissermaßen eine Angst entwickelt, irgendwo wieder einzusteigen, weil ich Angst habe, dass ich das daran scheitere, dass ich das gar nicht schaffe. Also alles verständlich, alles nachvollziehbar. Mhm. Nur du kannst dir denken, was ich jetzt sage. Und wenn man es 25 Jahre nicht geschafft hat, obwohl man es immer wieder versucht hat, ist das noch lange kein Grund, nochmal einen Anlauf zu nehmen. Und ich glaube, man darf das auch nicht auf andere schieben oder auf andere Ursachen lenken mit der Arbeit. Das mag ja alles sein. Ich glaube, in erster Linie geht es jetzt hier bei dir um die Bulimie, dass du der ins Auge guckst. Ich weiß, ich rede mit jemandem, der absolut professionalisiert ist in Sachen Bulimie und seit 25 Jahren das macht. Ja. Ich kann dir nur, das weißt du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, sagen, dass du das nur mit eigener Entschlusskraft schaffst. Wenn du die nicht wirklich hast, bist du verloren. Ja. Entweder schaffst du das mit der eigenen Entschlusskraft ganz alleine, oder du entschließt dich, und dann, das hat auch wieder mit Entschlusskraft etwas zu tun, entschließt dich nochmal in eine Therapie zu gehen. Vielleicht schaffst du es aber auch ganz alleine. Ja, und dieses vielleicht schaffe ich es allein, das habe ich auch oft im Sinn und wünsche mir das irgendwo auch so sehr und scheitere da auch immer wieder an mir selber, weil die Realität zeigt mir dann, Scheiße, ich wollte es doch heute schaffen, aber ich schaff's nicht. Wenn das nicht funktioniert und wenn man sich da zu sehr große Misserfolge eingefahren hat, dann muss man von außen Unterstützung holen. Und wenn du es zum 10. Mal machst, es gibt gar keinen anderen Rat, Felia. Es ist eine grauenhafte Erkrankung. Diese Erkrankung hat dich im Griff. Du bist Sklave dieser Erkrankung. Du bist keine freie Frau. Alles dreht sich um diesen ganzen Dreck, diese Erkrankung. Ja. Das heißt, aktiviere alle Kräfte, die du hast und geh nochmal in die Therapie. Mehr gibt also es nicht. Also stationär in der Klinik? Ja, mach es. Echt? Ja. Ich habe so Angst davor, weil ich so Angst habe davor zuzunehmen. Felia, mein Gott, du bist 47. Wenn du ein paar Kilo zunimmst, ist auch egal. Es ist dein Leben, deine Gesundheit. Ich weiß, dass man einen Bulimiker mit so rationalen Sachen nicht erreichen kann. Aber es geht um deine Gesundheit und um dein Leben. Und ich sage dir, dass du kennst es ja aus dem halben Jahr, dass du dich besser fühlen wirst und sogar ein großes Erfolgserlebnis haben wirst, wenn du es geschafft hast und entsprechend auch raus sein wirst. Mhm. Und dich entsprechend dann auch wieder motiviert fühlen wirst fürs Leben. Mhm. Ich kann dir gar nicht mehr sagen. Ja, ja. Ich möchte aber nochmal, dass du ein paar Worte mit meiner, auch mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Das kann auf keinen Fall schaden. Ich sage dir wirklich mit großer Überzeugung, mach was, mach es nochmal. Und wenn es 10-mal nicht geklappt hat, klappt es beim 11. Mal. Und dann bist du der King, dann bist du die Königin. Und ich will, dass du die Königin bist. Danke. Liebe Felia, leg du bitte auf und ja. Die Magdalena meldet sich gleich. Vielen Dank, Domian. Von Herzen, danke, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, Petra, 56. Guten Morgen, Petra. Hallo, Domian. Hallo, Petra. Domian, wir haben schon im Dezember 13 gesprochen. Ja. Da habe ich dir gesagt, dass ich gemästet worden bin. Hast du was? Gemästet worden bin. Ich erinnere mich, dass du gemästet worden bist, ja, von deinem Mann. Ja, und ich habe nach dem Gespräch mit dir, habe ich alles abgebrochen. Ich habe auch mit deiner Psychologin gesprochen. Mhm. Jetzt habe ich vor 2 Monaten einen neuen Mann kennengelernt und ich habe inzwischen 30 Kilo abgenommen. Oh, das ist eine gute Nachricht. Ja, aber jetzt ist das Problem, der steht auch auf fette Frauen. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ja, Domian, ich bin so am Ende. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich liebe diesen Mann, aber... Sag mir doch nochmal bitte, da, wie das damals... also dein, das hast du mir damals erzählt, dass dein Partner dich gemästet, ja, wirklich gemästet hat. Der hat mich gemästet, der hat mich vollgestopft, der hat mich bekocht, der hat mir mit Süßigkeiten, mit fettem Essen, mit allem, was man sich denken kann, hat er mir immer Gutes getan, wie ich dachte. Ja, der wollte aber nur, dass du immer dicker und dicker wirst, ja, weil der sexuell da drauf steht. Genau. Wie viel hast du zum Schluss gewogen, als wir damals, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, als wir 136 Kilo. 136? Ja. So, jetzt gab es einen tollen Fortschritt, du hast dich von dem getrennt. Ja, ich habe mich nach dem Gespräch mit dir, habe ich mich getrennt, mhm, und ist mir, weiß Gott, nicht schwer gefallen. Aber du bist jetzt auf 100 Kilo runter. Ja. Was ja eine große Leistung ist in ein paar Monaten. Ja, aber jetzt ist es so, dass ich wieder so an dem Punkt bin, wo ich wieder zunehme. Und Ist der Neue denn auch so drauf, dass der dich noch dicker haben möchte? Domian, ich wusste das vorher nicht. Ich wusste das vorher nicht, aber ich habe es dann in der Zeit, weil man wird ja sensibel auch für, mhm, so eine Sachen. Ich habe dann gedacht, okay, der liebt dich so, wie du bist. Ich meine, mit 100 Kilo bist du immer noch nicht schlank. Genau, es könnte ja sein, dass er einfach nur gerne auf mollige Frauen, ja, steht und die Sache ist gut. Aber er, ja, will dich noch dicker haben. Der will mich noch dicker haben. Hat er das so gesagt? Ja. Und fängt er auch an mit Sachen, mit diesem Mästen? Ja. Und ich merke das und ich habe auch wieder zugenommen. Mann, das tut mir aber wirklich sehr leid. Und ich bin wieder in dieser Spirale. Wie gesagt, ich lege so viele Gefühle da rein und auf der anderen Seite merke ich aber, wo das wieder hinführt. Wie hast du den denn überhaupt so schnell kennengelernt? Ja, über Internet. Über Internet, das ist jemand, der suchte wahrscheinlich gezielt dickere Frauen. Und dadurch ist das jetzt erklärbar, dass du zufälligerweise wieder an so jemanden geraten bist. Ja. Hast du dem denn das gesagt, dass du... Ich habe ihm alles erzählt und ich war auch ganz offen und ehrlich zu ihm. Und er hat gesagt, ach, mir macht es überhaupt nichts aus. Ich mag mollige Frauen. Hast du ihm denn dann gesagt, aber mir macht es was aus. Ich will nicht so dick sein. Ja, habe ich. Und was sagt er darauf? Ja, er hat gesagt, er steht da drauf und er mag nicht so eine dünne Grippe und er findet das sexy, wenn man ein bisschen mehr hat. Und am Anfang habe ich auch gedacht, ja, okay, das ist ein Mann, der steht zu dir. Und jetzt im Moment, ich merke es immer mehr, wie ich so reingezwungen werde. Mensch, Petra, dann wiederholt sich quasi unser Gespräch von vorigem Jahr. Ja. Dass ich jetzt natürlich auch zu dir sage, jetzt ist das Ganze ja noch frisch und dir fällt es vielleicht noch leichter. Weg von dem, weg! Der macht dich ja kaputt. Ja, aber ich habe so ein tiefes Gefühl und... Aber der, das habe ich damals ja auch zu dem anderen Partner gesagt, der missachtet dich ja als Person. Der befriedigt ja seinen Egoismus. Der will ja dich, ich sage es vulgär, der will dich fett haben, weil er es geil findet. Dem ist das scheißegal, was mit deiner Gesundheit ist und was du für ein Gefühl hast. Und das finde ich so mies daran. Und deshalb ist es dir gar nicht wert, dass du den so liebst. Ja, aber wir sollen jetzt abstellen. Ihr wohnt ja noch nicht zusammen, hoffe ich. Nein, wir wohnen nicht zusammen, aber er ist die meiste Zeit hier bei mir. Ist der denn so hart drauf wie der Vorgänger? Nein. Kannst du den denn nicht erreichen, indem du ihn sagst, pass mal auf, du machst mir das Leben schwer, wenn du mich drängst, noch mehr zuzunehmen. Lass mich bitte so, wie ich bin, dann bin ich immer noch eine mollige Frau. Wäre das möglich, dem das so zu sagen? Überhaupt nicht. Er ist der Meinung, also an einer Frau gehört was dran und ja, das ist alles grauenhaft. Die Meinung der Frau interessiert ihn offensichtlich nicht wie wenig. Ja, nur ich bin im Moment in dem Zwiespalt. Er hat gesagt, also wenn ich meine Diät, ich habe damals einen Arzt aufgesucht nach deinem Gespräch und ich habe einen Plan bekommen, einen Abnehmplan bekommen und habe das wirklich erfolgreich auch durchgeführt. Und wie gesagt, 30 Kilo sind nicht wenig in der Zeit. Ja. Und ich habe mich wohl gefühlt. Und was sagt er zu dem Diätplan? Hat er gesagt, das hätte ich nicht nötig. Und er mag das auch nicht so dürre Gerippe. Petra, ich muss dir einmal ein ganz dickes Kompliment machen, dass du das damals geschafft hast. Dass du einmal von dem weggegangen bist, dass du zum Arzt gegangen bist, du hast einen Diätplan und du hast das geschafft. Hut ab, finde ich ganz toll. Jetzt schaffst du es auch ein zweites Mal. Bitte mach es noch einmal. Auch wenn es dir... Ich liebe den Mann und ich hänge an ihm und... Aber der Mann macht dich doch kaputt. Dann bist du in ein paar Wochen oder Monaten wieder auf 130, gar 150 Kilo. Du wirst krank dabei und du fühlst dich unwohl. Ja, ich fühle mich ja jetzt schon unwohl. Ja. Ich habe jetzt schon wieder zugenommen. Liebe Petra, ich sag's nochmal. Auch wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment hart für dich ist, den zu verlassen. Du kannst ja nochmal ein Gespräch mit ihm führen. Wenn er dann nicht einsichtig ist, dann geh von ihm weg. Tu es für dich, für dein Leben, deine Gesundheit, deine Zukunft. Ja, ich habe nur das Gefühl, ich komme immer an die falschen Typen. Ja, das tut mir wirklich auch leid, dass du wieder an so einen Hirni da gekommen bist, der dir so etwas abverlangt. Weißt du, ich war so stolz auf mich. Ja, bin ich auch. Finde ich ganz toll. Insofern zeigt mir das ja, dass du das schaffst und dass du auch eine Kraft hast dafür. Deshalb appelliere ich jetzt nochmal an dich, diese Kraft nochmal zu aktivieren und nochmal in Gang zu setzen, dass du da rauskommst. Ja, jetzt habe ich die Beziehung auch wieder hinüber, denke ich. Die ist dann hinüber, ja. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, auf langfristig gesehen. Pass mal auf, Petra, wir rufen dich jetzt nochmal an und versuchen dich noch ein bisschen zu stabilisieren. Ja. Von meiner Seite aus nochmal bitte, bitte, bitte geh von dem weg, sodass ich in einem halben Jahr nochmal mit dir sprechen kann und du sagst, gut, dass ich damals von dem weggegangen bin. Ach, das ist schwer dumm, ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen. Ja, gut. Dankeschön, Domian. Alles Liebe, alles Kann Gute. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Sagst du der Magdalena gleich deine Anschrift. Ja, okay? Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss, Domian. So, meine Lieben. Jetzt kommt mein Redakteur, der Christian, wieder rein. Und das bedeutet, ich habe euch das ja gestern schon erzählt, wir haben ja gedacht, wir müssen euch jetzt mal ein bisschen mehr einbeziehen in die Themenauswahl und haben die pfiffige Idee gehabt, euch vier Themen vorzuschlagen und ihr mögt bitte über diese Themen abstimmen. Und die Themen kann ich euch jetzt kurz nochmal sagen, dass einmal das Thema Jung und vom Schicksal getroffen, zweites Thema Ekel, drittes Thema So wie ich lebt keiner und viertes Thema Sexualstraftäter. Und jetzt möchten wir euch gerne mal über den Zwischenstand informieren. wie ihr bisher abgestimmt habt im Internet, nämlich unter Domian, www.domian.de. Spitzenreiter im Moment eures Wunschthemas ist weibliche Sexualstraftäter, gefolgt von So wie ich lebt keiner. Und dann kommt Ekel und ganz zum Schluss Jung und vom Schicksal getroffen. Wir sind sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ihr könnt gerne weiter abstimmen unter Domian, www.domian.de. Ihr habt noch 6 Tage Zeit zum Abstimmen. Und das Thema, zu dem ihr euch dann oder für das ihr euch entschieden habt, das gibt es dann übernächste Woche Mittwoch. Nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche Mittwoch in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai. Und den Zwischenstand könnt ihr immer live sehen auf unserer Homepage. Also www.domian.de, bitte mit abstimmen und euer Wunsch ist uns dann Befehl. Und dann gucken wir mal. In der Tat, weibliche Sexualstraftäter haben wir vor vielen, vielen, vielen Jahren mal gemacht hier. Und das war schon eine sehr spektakuläre Sendung, weil wir Dinge gehört haben, die man so eigentlich nicht hört in der Öffentlichkeit, da das ein Tabuthema ist nach wie vor. Insofern kann ich das gut verstehen, dass ihr hier jetzt euch ja mehrheitlich schon in die Richtung bewegt. Aber das kann sich ja alles noch ändern. www.domian.de, Wunschthema, ihr habt die Wahl. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Norbert. Der ist 60. Hallo Norbert. Hallo. Hallo Norbert, weswegen rufst du an? Ja, ich hatte letztes Jahr einen Schlaganfall, bin seitdem ans Bett gefesselt und habe eigentlich die ganze Zeit also in meinem Leben also mich gefragt, also ja, ich stehe eigentlich so zwischen den Geschlechtern, habe ich so das Gefühl, ne? Mhm. Dass ich also jetzt hier so jetzt immer mehr für mich also so kommt, dass ich mich outen möchte mit als Transsexueller, ne? Ach. Ja. Das kommt jetzt erst so quasi in die richtige Richtung, während du da liegst. Ich muss sagen, ich habe das selber mir verboten. Mhm. Ne? Und merke, dass also hier so verinnerlichte, also ja, dass ich das also selber so verinnerlicht habe aus dem Elternhaus, wo Sexualität tabuisiert wurde. Ja, ja klar, du bist 60 Jahre alt, in der Zeit sprach man über sowas nicht und schon gar nicht über Transsexualität. Oh Gott, das wäre ja das Perverse. Nein, das wäre zu dieser Zeit damals undenkbar gewesen, undenkbar. Ja. Und das, als das Thema so vor 20 Jahren so aufkam, na, und auch im Internet, also dann die diversen Foren waren, ne, und dann habe ich mir dann gesagt, ja, das wäre jetzt, man ist nie zu alt dafür. So, jetzt hast du vor einem Jahr tragischerweise einen Schlaganfall bekommen. Hast du denn vorher und bist jetzt ans Bett gefesselt, sagst du? Ja. Du musst immer im Bett liegen. Ja, also ich habe einen Pflegedienst, ne, der mich dann also hier entsprechend versorgt. Lebst du in deiner Wohnung? Ja. Kannst du so die Arme und die kannst du ja, die, das geht. Die kann, das heißt, telefonieren und so, das geht alles. Ja. Sonst. Aber aufstehen alleine eben nicht, wenn dann im Rollstuhl oder wie? Das ist jetzt hier also ziemliche Übung, also dass ich wieder so zurückkomme ins Leben, ne? Verstehe. Hast du denn, bevor du den Schlaganfall bekommen hast, hast du dann schon ein bisschen das ja in die Praxis umgesetzt, deine Transsexualität? Naja, es waren dann so Sachen. Ich war auch mal bei einem Arzt, also wegen Hormonen, wegen Östrogenen, ne? Mhm. Und ich denke, jetzt kommt also auch, dass ich also immer mehr, sagen wir mal, den Drang habe, mich zu outen. Ne? Also vorher waren die diversen, sagen wir mal so, ja, aber aus dem und dem Grund machst du das nicht oder so. Und jetzt, wo ich mir sage, gegenüber dem Pflegepersonal werde ich mich dann also entsprechend outen. Ne? Das hast du noch nicht gemacht bisher? Das werde ich jetzt irgendwann mal tun. Ja. Ne? Warst du oder bist du verheiratet? Nein. Und dein nahes Freundesumfeld, wie weit wissen die Bescheid? Also komischerweise, seit ich also, ich hatte schon 2002 so eine neurologische Erkrankung, ne? Und seitdem war ich dann also so Paraplegiker, das heißt also teilweise gelähmt. Und ich bin da viel am Rollator gelaufen und so weiter. Und solange ich also hier Kraft hatte oder so, dann war ein großer Freundeskreis da. Und der wurde jetzt natürlich immer weniger. Das alte Lied, das heißt, da sind kaum mehr Leute übrig geblieben. Ja, ja. Wenn du jetzt deine Situation, du liegst den ganzen Tag im Bett, du kannst viel, hast viel Zeit zum Nachdenken und sagst, ich will mich... Weshalb ich bei dir angerufen habe. Ich will mich jetzt outen. Wie soll denn das dann noch weitergehen? Du bist ja nun relativ gefesselt an das Bett. Mein Ziel ist also hier in den nächsten Wochen, also dass ich wieder am Rollator gehen kann. Das ist mein Ziel. Willst du denn auch dann Hormone einnehmen? Ich wollte dann wieder zu dem Arzt, der also keine Hausbesuche macht. Ne? Zu dem wollte ich dann gehen, ne? Und wollte dann mal gucken, wie man das dann weitermacht. Ist die Frage, eine medizinische Frage, ob ein Schlaganfallpatient diese Art von Hormonen einnehmen kann? Das ist genau das, was ich da abklären wollte. Würdest du, ich meine, ich spinne jetzt mal ein bisschen, würdest du noch weitergehen, dass du ja sogar an eine Operation denken könntest? Also, ich weiß es nicht. Also ich denke erstmal so, einen für meine Person adäquaten Typ hier entwickeln. Ne? Und dass ich dann, also ich denke so, diese weibliche Identität dann also hier ausleben kann. Ne? Ja. Also ich hab jetzt so die Idee, dass man hier in Berlin dann so ein Mehrgenerationenhaus macht und dass dann mehr Leute, die eventuell die gleiche Orientierung haben, dass sie dann unter einem Dach wohnen. Ja, also ich glaube auch, dass eine Operation wahrscheinlich zu gefährlich ist in deiner Situation. Also ich denke, das muss nicht sein. Nein. Sondern es ist eine Sache, dass man ansonsten entsprechend im Einklang mit sich selber ist und so weiter. Das denke ich, ist so die Sache. Ne? Jetzt ist ja gerade den Grand Prix, der heute anders heißt, Conchita Wurst so ins Gespräch. Hat das für dich auch noch eine besondere Bedeutung, dass das jetzt so in der Öffentlichkeit steht? Also ich fand, als ich diese Frau hier sah, ne, also mit dem Vollbart, ne, das hat natürlich von den Signalen her nicht gepasst. Ne? Ansonsten war sie perfekt gestylt, ne? Und so wie sie gesungen hat, war das auch toll. Ne? Nun ist sie ja keine, ist er, muss man ja sagen, ist er kein transsexueller Mensch, sondern ein Travestiekünstler. Ja, so, glaube ich, kann man es richtig sagen. Es ist ja eine Kunstfigur. Ist eine Kunstfigur. Mhm. Ja. Aber das hat dich jetzt nicht auch noch besonders bewegt, mehr Wind in dein Leben zu bringen? Nee, ich habe das so angenommen. Ne? Mhm. Also nicht, dass ich da so, ne, also, ja, also ich fand erstmal diese Erscheinung, ne, also, diese Weiblichkeit hier rüber transportiert hat, ne, und dann dieser Vollbart, ne, da musste ich auch erstmal das für mich sortieren. Denkst du, manchmal gehen dir manchmal so Gedanken durch den Kopf, mein Gott, jetzt bin ich schon 60, ich habe so viel versäumt, hätte ich es früher gemacht? Weißt du, ich hab eigentlich vor der Zukunft gar nicht so Angst, ne, weil ich mir sage, irgendwie wird es gehen. Ja. Ne, und Wenn ich sage, naja gut, dann wenn ich das, was ich in mir habe, wenn ich das dann leben kann, dann wird das dann okay sein. Finde ich eine sehr gute Einstellung. Und es ist nie zu spät, den richtigen Lebensweg zu gehen. Ja. Ne? Und wenn du das jetzt für dich jetzt so entscheidest und deinen Weg da findest, finde ich das ganz toll und mutig. Und vielleicht auch mit der Perspektive in so ein Mehrgenerationenhaus zu gehen oder mit Schwulen zusammen oder was auch immer. In Berlin gibt es da viele Möglichkeiten. Finde ich ganz toll. Ja, die Stadt, die hat schon, also ja, das ist schon wahr. Genau. Norbert, also ich drücke dir die Daumen, dass das weiter vorangeht, dass du auch gesundheitlich Fortschritte machst und dass du dein neues Leben dann wirst genießen können demnächst. Das kann nur besser werden. Ja, genau. Alles Gute und schöne Grüße nach Berlin. Und vielen Dank für eure Sendung. Ne? Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Bis dann. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik Tim Dohnke. Und ich sag euch ganz schnell nochmal unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Bettelarm und Steinreich. Ich möchte da mit ganz armen Leuten reden und auch gerne mit ganz Reichen. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und euch wünsche ich jetzt ein sehr schönes und erholsames Wochenende. Bis Montag. Ciao.